Ich hab massig Zeit, um mit meiner Frau das Kamasutra nachzutouren. Jeder weiß, ich brauch für dich wie du beim Sex nur ein paar Sekunden. Ich brauch 12 Bars, um 24 auszukontern. Während ich hart bums, machst du Pause, Blonder. Mr. Knight in deiner Hook. Wen will dieser Opa blenden? Hast du mich schon mal gesehen in Hosa Lacoste Polo Hemden? Ich weiß auch, warum du gerne mit mir unten wärst. Du magst fette Menschen, damit du noch dünner wirst. Ich mach dir doch jetzt schon ne Hook, weil du weißt, dass es nicht reicht. Du bist schneller draußen als die Schweiz oder Blitzeis. Ich weiß, warum du denkst, dass Frauen einen Bart haben. Du kennst keine Frauen und deine Ma kann's tragen. Könnt ihr das hören, diese Angst in meiner Stimme? Ich komm nicht klar, der rosa Rand hat mich umzingelt. Ist ja gut, Wochenende ist scheiße. Ehrlich, mal Mikes und Pads sind die geilsten. Könnt ihr das hören, diese Angst in meiner Stimme? Ich komm nicht klar, der rosa Rand hat mich umzingelt. Ist ja gut, Wochenende ist scheiße. Ehrlich, mal Mikes und Pads sind die geilsten. Du hast mich gekotzt in der Cypher, so klingt es, wenn du freestylst. Bulimie ist das, was Reste lässt an deinem Urinstein. Und während ich dir Burgerfleisch zum Essen koch, reitest du auf Neid Richtung Sky. Christoph Hesselhoff. Was wäre diese Runde ohne einen Wie-Vergleich? Wie viel Wies kriegt der Weekend-fickende Pi in diese Line? 3. Ich hasse alles, was du jemals schrieb. Und rate, was das gerade hier war, nicht mal etwas Ironie. Folg den RRG-Punks ins gelobte Land. Du hängst nur noch nicht am Rand, weil keiner so kleine Knoten kann. Ich bin ein Mann, ich kenn nur RGB, weiß, rosa. Von mir aus ist der Rand pink. Light Cola. Könnt ihr das hören, diese Angst in meiner Stimme? Ich komm nicht klar, der rosa Rand hat mich umzingelt. Ist ja gut, Wochenende ist scheiße. Ehrlich, mal Mikes und Pads sind die geilsten. Könnt ihr das hören, diese Angst in meiner Stimme? Ich komm nicht klar, der rosa Rand hat mich umzingelt. Ist ja gut, Wochenende ist scheiße. Ehrlich, mal Mikes und Pads sind die geilsten.